Hi, my friends. Hallo, meine Freunde. Isn't it incredible? We are still talking about giving everything up for Christ. Ist das nicht unglaublich? Wir reden immer noch davon, alles für Christus aufzugeben. I believe that most, if not all problems in our interaction with others, ich glaube, dass die meisten, wenn nicht alle Probleme in unseren Interaktionen mit anderen, and most, if not all problems in life in general, und die meisten, wenn nicht alle allgemeinen Probleme im Leben, come from our self-centeredness. Von unserer Selbstzentriertheit kommen. Look, without self-centeredness, you can never be offended. Ohne Selbstzentriertheit kannst du nie beleidigt sein. Look at your social interaction. Schau auf deine sozialen Interaktionen. Why do we have a relationship crisis? Because it's about us. Warum haben wir eine Beziehung mit Christus? Es geht um uns. Look at your marriage. Schaut auf eure Ehen. Look at the root of our arguments and problems that we have with our spouses. Schau auf die Wurzeln unserer Streitigkeiten und Probleme, die wir mit unseren Ehepartnern haben. It's about I have not been understood. Es geht darum, dass ich nicht verstanden wurde. I have not been treated well. Ich wurde nicht gut behandelt. I am not getting what I want. Ich bekomme nicht, was ich möchte. This self-focus and self-centeredness is the root of our problem. Diese Selbstzentriertheit ist die Wurzel unserer Probleme. We spend so much time, strength, prayers and money. Wir verbringen so viel Zeit, Kraft, Gebete und Geld. Trying to change our unpleasant circumstances. Um zu versuchen, unsere unangenehmen Umstände zu verändern. Which we don't like and seem unpleasant to us. Die wir nicht mögen und die uns nicht gefallen. When in reality we could use our circumstances to show us our own self-centered heart. Obwohl wir in Wirklichkeit unsere Umstände dazu verwenden könnten, uns unsere selbstzentrierten Herzen zu zeigen. And then surrender to Christ and become people who are changed through the circumstances. Und uns dann Christus hinzugeben und so Menschen werden, die durch Umstände verändert werden. So what happens? Was passiert? Many times by our force, by our effort, by our own strength, we succeed in changing our circumstances. Wir schaffen es oft, durch unsere eigene Kraft, Mühe und Stärke unsere Umstände zu verändern. So we run from the circumstances. Wir rennen von den Umständen weg. We try to hide from them. Wir versuchen uns davor zu verstecken. We fight them. Wir bekämpfen sie. And then when we're successful in getting what we want, und dann, wenn wir erfolgreich das bekommen, was wir wollen, our circumstances have changed, but we remained unchanged. Haben sich zwar die Umstände verändert, aber wir bleiben unverändert. So instead of becoming more like Jesus all the time, who lived a self-surrendered life, anstatt die ganze Zeit mehr wie Jesus zu werden, der ein hingegebenes Leben führte, we never change. Verändern wir uns nie. Because we spend all our energy changing our circumstances. Weil wir unsere ganze Energie dafür aufwenden, unsere Umstände zu verändern. Listen, my friend, I'm so convinced there is no abundant life unless Jesus becomes the Lord. Hör zu, mein Freund, ich bin so sehr davon überzeugt, dass es kein Leben in Fülle gibt, außer wenn Jesus der Herr wird. You have to make a choice. Du musst eine Entscheidung treffen. You're gonna be a slave to Christ or are you gonna be a slave to circumstances? Möchtest du ein Sklave Christi oder ein Sklave der Umstände sein? Look what Paul said to the Philippians in chapter 1, verse 1. Schau, was Paulus den Philippen sagt in Kapitel 1, Vers 1. Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, to Philemon, our beloved friend and fellow laborer. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christo Jesu zu Philippi, samt den Bischöfen und Dienern. It says here, servant of Jesus Christ. Es steht hier, Knechte Jesu Christi. Wow. Let's find out what it really says in the original Greek. Because here in my Bible, it's a slave of, a prisoner of Jesus Christ. Finden wir heraus, wie es im Originalgriechischen heißt, weil hier in meiner Bibel steht, Gefangener Jesu Christi. Because when he wrote this epistle, he actually was in prison. Als er diesen Brief schrieb, war er tatsächlich im Gefängnis. Actually, the Greek word here that he was a slave, one that was enslaved. Das griechische Wort hier ist, dass er ein Sklave war. But you know, here's what Paul has taught us in many other places. Aber Paulus hat uns an vielen anderen Stellen gezeigt, that he was the one who's been taken captive by Christ because he surrendered to Christ. Dass er der war, der für Christus gefangen genommen wurde, da er sich ihm hingegeben hatte. He wrote this very epistle from prison. Er schrieb genau diesen Brief aus dem Gefängnis. But he was not a prisoner of the circumstance. He was one of Jesus Christ. Er war aber kein Gefangener der Umstände, sondern einer von Jesus Christi. Ephesians, Philippians, Colossians and Philemon were all written from prison. Epheser, Philippe, Kolosse und Philemon wurden alle aus dem Gefängnis geschrieben. Paul was not a slave to his circumstances because he had voluntarily become a slave of Jesus. Paulus war kein Sklave seiner Umstände, weil er freiwillig ein Sklave Jesu wurde. So you have to understand that you either will be enslaved by your circumstances or you make yourself voluntarily enslaved by Jesus Christ. Du musst also verstehen, dass du entweder Sklave deiner Umstände sein wirst oder dich freiwillig zum Sklaven Jesu Christi machst. So what happens when you make yourself voluntarily this guy who is so surrendered to Christ? Was passiert also, wenn du dich freiwillig zu dieser Person machst, die Christus so sehr hingegeben ist? You are not going to be anyone enslaved by anything or anyone around. Dann wirst du nie wieder ein Sklave sein von irgendetwas oder irgendjemanden um dich herum. Look what that great apostle Paul said in Philippians 1 verse 19. Schau, was der große Apostel Paulus in Philipper 1 Vers 19 sagt. This is actually one of the scriptures that has impacted me deeply. Es ist wirklich eine der Schriftstellen, die mich sehr stark beeinflusst haben. Verse 19 is this. Vers 19 heißt es wie folgt. For I know that this shall turn out to my salvation through your prayer. Denn ich weiß, dass mir dies gelingt zur Seligkeit durch euer Gebet. And the supply of the Spirit of Jesus Christ. Und durch Handreichung des Geistes Jesu Christi. According to my earnest expectation and my hope. Wie ich sehnlich warte und hoffe. That in nothing I shall be ashamed. Dass ich in keinerlei Stücke zu schanden werde. But that with all boldness as always. Sondern dass mit aller Freudigkeit gleich wie sonst alle Zeit. So now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Also auch jetzt Christus hochgepriesen werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Look, Paul is writing in prison. He's basically said the only thing I care for that Christ will be glorified in this circumstance. Schau, Paulus schreibt im Gefängnis und sagt im Wesentlichen, dass ihm nur wichtig ist, dass Christus in seinen Umständen verherrlicht wird. You know what was the next verse that he said? Und du weißt, was er im nächsten Vers sagt. For me to live is Christ, to die is gain. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. That's a man who's learned to not live for himself, but for the one who died for him. Das ist ein Mann, der gelernt hat, nicht für sich selbst zu leben, sondern für den, der für ihn gestorben ist. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.